wieder einer. Hallo! Jo, moin, Alter! Wer ist denn da? Jo, der Patman. Digga, jo. Du hast ja wohl gerade mal richtig gestört, ne? Alter, hör auf, wieso? Echt jetzt, ohne Scheiß. Wir haben hier gerade ein geiles Lied gehört und du rufst ja einfach an, ohne was zu sagen. Ja, ich kann's nicht mehr hören, Alter. Was kannst du nicht mehr hören? Das Lied. Ja, und? Ja, deswegen wollte ich anrufen. Ist das unser Problem? Jetzt ja. Wie, jetzt ja? Bist du Stress oder was? Bist du noch im Stream oder was? Nee, ich bin nicht mehr auf dem Stream. Ja, klar, bist du das. Nee, bin ich nicht. Ja, aber 100%ig. Ja, warum fragst du denn? Ja, weiß ich nicht. Bist du blöd? Ja. Und wieso bist du so Teleterror-geil und du bist voll am Spam die ganze Zeit? Ja, sicher, weil ich Teleterror... Ja, warum denn? Mach doch dir selber einen Teleterror. Ja, aber ich hab's nicht so drauf wie du. Ja, und? Dann spam ich doch nicht hier zu, sondern warte doch einfach ab. Ja. Oder meinst du, dass deine Sätze irgendwie Druck machen? Ja doch, hatte ich eigentlich das Gefühl, aber... Hattest du das Gefühl, aber hast jetzt auch gemerkt, dass nichts bringt, ne? Ja, jetzt hab ich... Siehst ja. du? Und was bedeutet das für Zukunft? Ja, ich mach kein Teleterror mehr, Alter, das tut mir auch echt voll leid. Nee, du machst ja sowieso kein Teleterror. Nee, ich meinte ja Spam-Terror, Alter. Ja, siehst du? Siehst du? Weil sonst krieg ich ja von dir auf die Schnauze. Alter, Digga, aber wie, wo kommst du eigentlich her? Alter, das sag ich nicht, ey. Sag mal. Ja, komm ich gleich vorbei mit meiner 221 und 110 nee, Gang. Doch, Digga, Alter. Ey, komm ja Bremerhaven, Alter. Was? Bremerhaven. Ja, Digga, genau, da sind wir auch stationiert, Alter. Ehrlich? Ja, ohne Scheiß. Alter, Hammer, Digga. Digga, da gehen unsere Drogenschiffe immer rein und raus, Alter. Hä? Alter. Was? Da muss ich nochmal die ganzen fetten Informatikas grüßen. Wen musst du grüßen? Die Informatikas. Die Informatikas? Ja, die Kellerkinder, die nur am Saufen sind und immer vorm... Und dazu gehörst du auch, oder was? Was? Und dazu gehörst du auch, oder was? Ja klar, 100%ig, Alter. Ja? Ja, siehst du. Also, ne? Weißt Bescheid jetzt, ja? Ja, klar. Ne, halt die Füße still, ja? Nee, geht nicht. Und dreh dich um, wenn du läufst, okay? Pass auf deinen Rücken auf, Digga. Ja, 100%. Okay? Wenn du jetzt sagst, ich bin Gott, dann sorge ich dafür, dass sie dich in Ruhe lassen. Ey, natürlich bist du ein Gott, Maga. Ja, okay, alles klar, Jungs, ihr könnt ihn in Ruhe lassen. Pack die Messer wieder ein. Gut, Digga. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, halt die Informatikas und ansonsten die Weiber, ne? Die Weiber? Die Welche Weiber? Die du gerne mehr hättest? Ah, ja? Alter, ich kann mich nicht retten. Wie kannst du den... Wovor? Ja, vor Weiber. Vom Wichsen oder was? Du bist ja ein Spinner. Hä? Natürlich. Du bist doch voll der Pimp, Alter. Ja, weiß ich. Nee, bist du nicht. Doch, bin voll ich. Der Anti-Pimp. Ja, hast du auch gerade gesagt, ich bin Komm, Digga. Mann. Ja, ich hab mich versprochen, Mann. Ja, selbst Quatsch. Auch ein Gott kann sich nur versprechen. Ja. Okay? Nicht. Also halt die Füße steif, ne? Komm rein, bis Donnerstag. Digga, ja, ohne Scheiß, ja? Und noch eine Frage. Wo ist die Kette? Die Kette? Ja. Die habe ich hier. Ja, gut. Hast du sie aufgehängt? Nee. Wieso nicht? Wieso denn? Mit der habe ich dich mal aus dem Dreck gezogen, mein Freund. Alter, was? Ja, Digga. Ich geb dir auch bald das Messer. Das Messer? Ja. Ah, jetzt habe ich Schiss. Ja, ich geb dir bald das Messer. Ich meine, ich geb's dir in die Hand. Was dich vom Tod bewahrt hat, mein Freund. So, und jetzt liegst du auf und gehst ins Bett, machst die Decke zu und dann legst du dich hin und pennst. Hast du verstanden? Alter, muss ich... Ohne Socken schlafen. Ohne Socken schläfst du, Alter. Socken schlafen Alter, sowieso Alter. Nur die Penner. Ich bin immer so scheiße kalt. Ja, gut. Alter, und das stinkt doch. Nee, sag mal, pennst du echt immer mit Socken? Bitte? Pennst du echt mit Socken? Nee, hör auf, Alter. Doch, tust du bestimmt, Alter. Wenn du eine alte kennenlernst, alles siehst du aus, aber ja, Socken lässt du an, ne? Alter. Wieso, hast du Schweißfüße? Ja, dann mach. Boah, Digga, okay, lass mal echt jetzt auflegen, okay? Ja, also. Stimmt, hast recht. Okay, ich ne? Ich muss Donnerstag wieder an, ne? Können wir weiter für das Gespräch. HDGDL dann, ne? Jo, ich dich auch. Gut, tschüss. Was ein Spinner, Alter. Pennt er mit Zocken, Alter. Und hat Schweißfüße, heftig. Die Note, die man bestellt, es ist eben K.O. Wenn ich ihn seh, hau ich ihn K.O. Der Mann hat gar kein Flow und blend Clown von den ganzen Kindern das kennen. Du Hundesohn! Du bist kein Held. Uyaka, deine Texte sind alle gleich.